Juanita, wenn ich sie vor mir sehe, bin ich voll Liebe, ganz in sie versessen. Oh, bella Senorita, wenn ich vor Ihnen stehe, dann ist mein Blutdruck gar nicht mehr zu messen. Ihr Mund und Ihre Nase, die sind es nicht allein, die meine Blicke immer auf Sie lenken. Bei jeder Blumenvase und jeder Flasche Wein muss ich an Ihre schönen Beine denken. Oh la la, Caballero, na na, Caballero, was Sie da erzählen, klingt sehr schlau. Oh no no, Caballeros, no no, Caballeros, was ich euch berichte, stimmt genau. Oh Senor Caballero, ich rate Ihnen gut, solch Mann wie Sie, den steck ich in die Tasche. Oh bella Juanita, bei meinem heißen Blut verbrenn ich Sie zu einem Häufchen Asche. Sie tun zwar furchtbar wichtig und machen viel Radau, doch imponiert mir das in keiner Weise. Na, na, na, na. Denn wenn ich Ihnen richtig in die Pupille schau, dann zittern Sie wie Schokoladenspeise. Oh la la, Senorita, la la, Senorita. Was Sie da erzählen, klingt sehr blau. Oh nono, Caballeros, nono, Caballeros, dass ich euch berichte, stimmt genau. Wenn ich sie vor mir sehe, bin ich voll Liebe, ganz in sie versessen. Oh, Senor Caballero, und wie ich vor Ihnen stehe, dann ist mein Blut noch gar nicht mehr zu messen. Oh, la la, Senorita, la la, Caballero, was Sie da erzählen, klingt ja blau. Oh, no, no, Caballero, no, no, Caballero, was wir euch berichten, stimmt genau.